بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. Wir bitten Allah um Hilfe, wir lobpreisen ihn und wir bitten ihn um Vergebung. Denjenigen, den Allah recht leitet, er ist recht geleitet, und denjenigen, den Allah in die Irre leitet, er ist irre geleitet. Wir bezeugen, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad der Diener und Gesandte Allahs ist. Die heutigen Verse, die wir uns anschauen möchten, sind die Verse 106 bis 109 von Surat Al-Imran. Ich lese einfach wie immer die Übersetzung direkt vor und sage, 101.6 lautet es: An dem Tag, da die einen Gesichter weiß und die anderen Gesichter schwarz werden, was nun diejenigen angeht, deren Gesichter schwarz sein werden, so wird zu ihnen gesagt werden: Seid ihr ungläubig geworden, nachdem ihr den Glauben angenommen hattet? So kostet die Strafe dafür, dass ihr wieder ungläubig geworden seid. Was aber diejenigen angeht, deren Gesichter weiß sein werden, so werden sie sich in Allahs Erbarmen befinden. Ewig werden sie darin bleiben. Das sind die Zeichen Allahs, die wir der Wahrheit entsprechend verlesen. Und Allah will keine Ungerechtigkeit für die Weltenbewohner. Allah gehört alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist, und zu Allah werden all die Angelegenheiten zurückgebracht. Sura 105. 105. Sura 3. Sura 3 und 6. Beim letzten Mal haben wir kennengelernt, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns aufgefordert hat, zum einen, dass es unter den Muslimen eine Gemeinschaft geben muss, die zum Guten aufruft, das Rechte gebietet und das Verwerfliche verbietet. Also Al-Amr bil-Ma'ruf, Al-Nahi an-Munkar und überhaupt zum Guten aufruft. Und wir haben gesagt, dass dies nicht jeder einzelne Mensch zu jedem Zeitpunkt tun muss, sondern wenn irgendein Übel beseitigt werden muss, dann reicht es, wenn eine bestimmte Person oder eine einzige Person, wenn es möglich ist, dieses Übel beseitigt. Und deswegen gibt es im Islam Sachen oder Pflichten, die für alle Pflicht sind und Pflichten, die für die Gesellschaft an sich Pflicht sind. Zum Beispiel muss es immer Leute geben, die die anderen Menschen zum Islam einladen. Und es muss immer Leute geben, die die muslimischen Kinder meinetwegen ihre Religion ihnen beibringen und so weiter und so fort. Aber es muss ja nicht jeder einzelne Mensch tun, sondern das sind Kollektivpflichten, wie wir gesagt haben, Furud Kifaya. Wenn eine Person diese Pflicht übernimmt, dann entfällt sie den anderen. Das haben wir kennengelernt beim letzten Mal und noch vieles mehr. Wir haben kennengelernt, dass wenn man mit Allah subhanahu wa ta'ala ein gutes Verhältnis haben möchte, und zwar wenn man am Seile Allahs festhalten will, dann muss man sich an dem Koran festhalten, wie Abdullah ibn Mas'ud es uns ausgelegt hat, als er gesagt hat, dass der Seil Allahs in dem Vers 103 mit ihm gemeint ist, der Koran. Und dann hat uns Allah subhanahu wa ta'ala gewarnt, dass wir nicht so sein dürfen wie diejenigen, die vor uns gelebt haben oder die vor uns schon aufgetaucht sind. Und zwar das Volk der Schrift, die Juden und der Christen und die anderen, die nämlich, obwohl ihnen Allah subhanahu wa ta'ala auch so ein Seil herabgesandt hat, entweder Taurah oder Injil oder Zabur, trotzdem sind sie gesplittet in verschiedenen Konfessionsgemeinschaften. Es gibt über 1000 an der Zahl verschiedene Konfessionsgemeinschaften und jede von ihnen, von den Christen meine ich jetzt, und jede von ihnen behauptet, den Heiligen Geist bei sich zu haben. Und Allah subhanahu wa ta'ala, natürlich, wir wissen, die Tatsache, dass es so viele verschiedene Konfessionsgemeinschaften gibt, weist darauf hin, dass sie nicht wissen, wo die Wahrheit liegt, und weist darauf hin, dass die meisten von ihnen sich im Irrtum befinden müssen, denn die Wahrheit ist eine einzige. Es kann nicht sein, dass alle sich auf der Wahrheit befinden, wenn sie sich gegenseitig versuchen auszuschließen. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, an dem Tag, da die einen Gesichter weiß, im 106. Vers, an dem Tag, da die einen Gesichter weiß und die anderen Gesichter schwarz sein werden. Das ist selbstverständlich der Tag der Auferstehung. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dass die einen Gesichter weiß werden und die anderen Gesichter schwarz werden, dann ist das genauso, wie er es gesagt hat. Die einen Gesichter werden weiß, das sind die Bewohner der rechten Seite, die Leute der rechten Seite, das heißt die Bewohner des Paradieses, und die Bewohner der linken Seite, ihre Gesichter werden schwarz werden, aus Gram erfüllt. Und der Grund, warum sie schwarz werden, ist offensichtlich derjenige, aufgrund dessen, was sie nämlich sehen werden, was sie erwarten wird, die Hölle, die schwärzer ist als das Schwarz, was man sich vorstellen kann, das werden sie mit eigenen Augen zu Gesicht bekommen und werden ihre Gesichter auch schwarz werden. Also offensichtlich ist es aufgrund dessen, was sie sehen und was sie erwarten werden. Denn jeder Mensch, sobald sein Leben zu Ende ist und sobald in die Posaune gestoßen wird und wir alle plötzlich auf einer Erde sind, und zwar auf der Erde, wo wir uns versammeln werden für den Tag der Auferstehung, wenn wir alle Menschen zusammen sind und wir wissen, das ist der Tag der Auferstehung jetzt, dann weiß jeder Mensch wissen, was er an Taten ja gemacht hat und was er nicht gemacht hat. Dann kann er sich schon ausrechnen, wo er in etwa sein wird. Wenn er ein ungläubiger Mensch war, dann weiß er, dass das, was ihn erwarten wird, noch viel schlimmer ist als die Zeit, die er abwarten muss, bis das Gericht endlich losgeht. Und deren Menschen werden schwarz sein. Diese Gesichter werden schwarz sein. Zu ihnen wird gesagt werden, als Form der Erniedrigung, seid ihr ungläubig geworden, nachdem ihr den Glauben angenommen habt. Oder seid ihr ungläubig geworden, nachdem ihr den Glauben angenommen hattet. Wer ist damit gemeint? Am ersten Blick denkt man hier an die Leute, die den Islam verlassen haben, nachdem sie Muslime geworden sind. Also Al-Murtad. Derjenige, der abtrünnig geworden ist vom Glauben. Bist du etwa ungläubig geworden, nachdem du den Islam angenommen hattest? Und das ist zweifellos im Vers beinhaltet. Also das ist, können wir nicht ausschließen. Aber, was auch andere Tafsir-Gelehrte gesagt haben, dass nicht nur hier der Murtad gemeint ist, sondern auch der Kitabi, die Leute von Ahlul Kitab, die Leute der Schrift, die Juden, die Christen. Warum? Weil sie waren gläubig, nachdem sie an die Tora geglaubt haben, die Juden, waren sie gläubig. Und diejenigen, die Moses gefolgt sind, sind gläubig gewesen. Aber als dann Isa kam, der mit Verleugnung, sind sie ungläubig geworden. Und genau das gleiche gilt für die Christen. Wenn sie, solange sie, diejenigen von ihnen zumindest, die Isa a.s. gefolgt sind, sind gläubig gewesen. Nur als dann der Koran kam, wollten sie nicht an ihn glauben. Und sie behaupten, es sei eine Offenbarung des Shaitan, wie es andere Offenbarungen des Shaitan gibt. Und diese Leute, sie waren gläubig, nachdem sie ihren Propheten gefolgt haben, als Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam, sind sie ungläubig geworden. Deswegen sind sie auch in diesem Vers angesprochen. Und eine weitere Ansicht ist, dass auch hier Al-Mubtadi' in diesem Hadith, in dieser Aya gemeint ist. Weil der Mubtadi', also jemand, der in die Religion eine Bid'a einführt, ist ja von verschiedenen Stufen. Also es gibt ja verschiedene Stufen von Bid'a. Manche Bid'a, wenn du sie einführst in die Religion, bist du Kafir geworden. Ja, wenn du jemand einführst in die islamische Religion, dass wir nicht mehr beten brauchen, wie es auch passiert ist in der Geschichte, oder wenn wir einführen in die Religion, dass wir irgendwelche Vermittler brauchen zwischen uns und Allah subhanahu wa ta'ala, egal wie man sie nennt, dann ist das eine Bid'a Mukaffira. Das heißt, sie bringt dich aus dem Islam raus. Aber es gibt auch, die meisten Bid'a sind natürlich keine Mukaffira. Die meisten Bid'a, wenn jemand irgendwie etwas erfindet in der Religion, was einen nicht aus dem Islam auswirft, ist man trotzdem Mubtadi', aber nicht aus der Islam direkt ausgeflogen. Deswegen kann also hier auch der Mubtadi' gemeint sein. Und die Gefährlichkeit oder die Gefahr bei der Bid'a ist ja genau diejenige, dass jemand, der so etwas tut, zu denjenigen Menschen gehören wird, zu denen am Tag der Auferstehung, die am Tag der Auferstehung gemeint sind, als die Muslime sich beim Propheten sallallahu alaihi wasallam versammeln werden an seinem Becken und sie trinken wollen von dem Wasser, das er ihnen gibt, mit seiner eigenen Hand, und dann wird jemand rufen oder ein Engel offensichtlich sagen, dass einige nicht von diesem Wasser trinken dürfen, nicht von diesem Wasser kosten dürfen. Und dann wird der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich wundern und sagen, das sind doch meine Freunde, die sind doch eigentlich Muslime, und warum dürfen sie nicht von diesem Wasser trinken? Und dann wird gesagt werden, la tadri ma ahdathu ba'dak, du weißt nicht, was sie alles an neue Dinge gemacht haben, nachdem du gestorben bist. Und so kostet die Strafe, die sie erhalten werden, ist die Allah hier erwähnt hat, so kostet die Strafe dafür, dass ihr wieder ungläubig geworden seid. Und jetzt achtet mal darauf, im ein Mensch, wenn er Muslim ist, wenn er Muslim ist, und er tritt aus dem Islam raus. Ja, das kann keiner, sage ich mal, muss man nicht unbedingt sehen können, weil ein Mensch kann ja auch aus dem Islam austreten, indem er im Insgeheimen etwas tut, was einem aus dem Islam rauswirft, oder indem er im Herzen den Kufr trägt. Ja? Aber schaut euch mal an, die wenn in diesem Vers jetzt hier, der einen Auslegung ist ja gemeint, der Murtad, der den Islam verlassen hat. Die Konsequenz für ihn diesseits ist ja, wie bei allen Gelehrten, die Todesstrafe. Und im Jenseits, Allah musta'an, dann wird er noch zusätzlich dafür bestraft, denn weil er als Ungläubiger gestorben ist. Okay, der sieht die Hölle. Das heißt, er wird in diesem Fall mit der Todesstrafe bestraft und dann noch im Jenseits noch weiter bestraft. Allah musta'an. Warum habe ich das erwähnt? Weil, guckt euch mal, bei den anderen großen Sünden, die man begehen kann, Irtidat, also das Abfallen vom Islamtisch, der großen Sünden, ist ja kein Zweifel. Aber was die anderen großen Sünden angeht, über sie sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ لَهُ كَفَّارَةٌ. Wer also irgendetwas von diesen großen Sünden mal gemacht hat und er wird dann ist dann auch dafür in diesseits bestraft worden, also wenn jemand eine große Sünde begeht und dafür in diesseits bestraft wird, فَهُوَ لَهُ كَفَّارَةٌ, dann ist das für ihn eine Sühneleistung gewesen. وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ وَإِنْ شَاءَ عَفَى عَنْهُ. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Und wer etwas von diesen großen Sünden getan hat und Allah subhanahu wa ta'ala stellt ihn nicht bloß, dann ist deine Angelegenheit, liegt in Allahs Hand. Wenn er möchte, bestraft er die Person, und wenn er möchte, vergibt er dieser Person. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns auch angehalten, wenn jemand eine große Sünde begeht, dass er sie für sich geheim gehält und niemals jemand anderes sagt. Der Hadith, den ich gerade vorgelesen habe, ist bei Al-Bukhari. Aber, also mit anderen Worten, das bedeutet, wenn jemand irgendeine Sünde begangen hat, eine große Sünde zum Beispiel begangen hat, und dafür ist zum Beispiel eine Strafe vorgesehen im Koran oder in der Sunna, und er wird dann dafür bestraft in diesseits, dann wird er im Jenseits dafür nicht mehr bestraft werden. Und wenn er, was er noch machen soll, das ist natürlich, wenn es rauskommt, aber wenn es nicht rauskommt, behält es für sich insgeheim und macht Tauba zu Allah subhanahu wa ta'ala, wendet sich ihm reuevoll zu und bittet ihm Vergebung, dann Allah subhanahu wa ta'ala wird seine Tauba annehmen. Und wenn er das nicht macht, auch nicht das, auch dann, wenn Allah subhanahu wa ta'ala will, bestraft er ihn, und wenn er will, verzeiht er ihn, denn er ist der Al-Abama. Im 107. Vers heißt es, was aber diejenigen angeht, deren Gesichter weiß sein werden, und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir zu denjenigen Menschen gehören werden, so werden sie sich in Allahs Erbarmen befinden, in Allahs Rahmah, wie es im Koran heißt. Ewig werden sie darin bleiben. Und zu Allahs Erbarmen gehört das Paradies. Wir sagen nicht, Allahs Erbarmen ist das Paradies, das wäre eine falsche Interpretation, sondern wir sagen, zu Allahs Erbarmen gehört das Paradies. Und schaut euch mal an, warum hat Allah subhanahu wa ta'ala hier gesagt, sie befinden sich in Allahs Rahmah, in Allahs Barmherzigkeit, in Allahs Erbarmen. Offensichtlich, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam, also das ist nicht die Begründung, weil natürlich der Prophet sallallahu alaihi wasallam erklärt die Verse, aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam erklärt uns hier etwas Wichtiges. Er sagt: Ma min ahadin yudkhiluhu 'amaluhu al-jannah. Es gibt keinen Menschen, der durch seine Taten ins Paradies eingehen wird. فَقِيلَ وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. Dann wurde gesagt, noch nicht einmal du, O Gesandter Allahs. Dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, لَا وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي رَبِّي بِرَحْمَةِ. Noch nicht einmal ich, es sei denn, mein Herr umhüllt mich in Barmherzigkeit ein, oder umfasst mich mit seiner Barmherzigkeit. Und der Hadith ist bei Muslim. Also wissen wir, dass unser Glaube ist, dass wir nicht durch unsere Taten ins Paradies reinkommen können, sondern nur durch Allahs Barmherzigkeit. Die Frage, die sich daraus ergibt für die meisten Menschen, ist diejenige, wofür handeln wir dann, wofür begehen wir dann überhaupt gute Taten? Die Antwort ist bei Ahl Sunnah ganz einfach, weil durch die guten Taten, hat Allah uns versprochen, bekommen wir die Rahme von Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen müssen wir gute Taten tun, um Allahs Barmherzigkeit zu bekommen. Aber es gibt auch Leute, die ins Paradies kommen, ohne was getan zu haben. Ja, weil wir wissen, dass die Kinder der Muslime. Das heißt, diejenigen Kinder, die sterben, noch bevor sie das Pubertätsalter erreicht haben, also noch bevor sie Mukallaf geworden sind, noch bevor sie zur Rechenschaft gezogen werden für ihre Taten, wenn die sterben unter Übereinkunft der Gelehrten, die sind im Paradies. Und die Kinder haben überhaupt nichts getan, also für Allah subhanahu wa ta'ala. Ja. Und also wie gesagt, wir kommen ins Paradies rein durch Allahs Barmherzigkeit. Und des Weiteren, ich meine, welche Tat der Welt kann man denn begehen, ja, damit man dafür in ein Paradies geht, dessen Ausmaß gleich der Ausmaß der Himmel und der Erde ist und in dem man ewig darin bleiben darf und in dem man erhält, was man sich wünscht, in dem man immer zufrieden sein wird, in dem man niemals sterben wird, für Taten, die man getan hat innerhalb von 20, 30, 40 Jahren. Wenn es hochkommt, ja, weil du musst auch die Schlafzeit mit berechnen und die Zeit, in der du gar nicht zurechnungsfähig warst. Ja. Wie dem auch sei, also wir gehen ein in Allah, mit Allahs Barmherzigkeit gehen wir ins Paradies ein. Und auch umgekehrt, wenn wir eine Sünde begehen, wenn Allah wollte, dann könnte er uns für die Sünde zur Rechenschaft ziehen. Ja? Wir haben kein Recht, überhaupt eine einzige Sünde zu begehen Allah gegenüber. Aber er vergibt uns und lässt uns Paradies eingehen und bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er uns auch zu diesen Menschen gehören lassen wird, die in seinen Erbarmen sich befinden werden. Und ewig werden sie darin bleiben. Dieser Satz kommt im Koran in mehr als einer Stelle vor. Und im Arabischen steht jetzt in diesem Fall eigentlich nicht ewig. Darüber steht nur hum fiha khalidun, darin werden sie bleiben oder darin werden sie sehr lange bleiben. Und in zahlreichen anderen Versen hat Allah uns klar gemacht, dass die Paradiesbewohner im Paradies ewig bleiben werden. Das heißt, sie werden niemals, diese Wonne wird nie einmal aufhören. Dies sind die Zeichen Allahs, die wir der Wahrheit entsprechend verlesen. Zeichen auf Arabisch Ayat, und zwar Ayat, ein Zeichen ist etwas, das dich irgendwo hinführt, ja, das dich irgendwo hinführt und das irgendetwas aussagt, wie ein Schild. Und sie führen, natürlich die Zeichen Allahs führen zum richtigen Weg. Die Zeichen Allahs führen zum richtigen Weg. Und die wir der Wahrheit entsprechend verlesen, auf Arabisch, Natluha alayka bilhaq, dort heißt es in Tafsir, die wir mit der Wahrheit entsprechend verlesen und im Arabisch, im Tafsir heißt es, also gemeint ist, die wir dir mit der Wahrheit eingehüllt entsprechend verlesen. Also diese Verse, die Allah subhanahu wa ta'ala uns überbringt, die Wahrheit, die wahr sind, sind nochmal eingehüllt in Wahrheit subhanahu wa ta'ala und dann werden sie uns verlesen. Und Allah will keine Ungerechtigkeit für die Weltenbewohner, weil Allah subhanahu wa ta'ala, wie er sagte im Hadith Qudsi, ich habe mir die Ungerechtigkeit selbst verboten, und ich habe sie auch unter euch verboten, deswegen begeht unter euch keine Ungerechtigkeit. Und als Zeichen oder ein Zeichen oder eine Sache, wo sich Allahs Gerechtigkeit wieder zeigt, dass er niemanden auf der Welt bestraft, ohne ihn vorher gewarnt zu haben. Und dass er niemanden in die Hölle werfen wird, ohne ihn gewarnt zu haben. Denn Allah sagte es in einem unmissverständlichen Vers, sagte er, subhanahu wa ta'ala, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Also wir haben niemals gestraft, oder wir strafen niemals, bis wir nicht einen Gesandten entsandt haben. Und dieser Gesandte, der muss nicht mit dir direkt gesprochen haben, weil der Letzte, der da war, war Muhammad s.a.w., ist mittlerweile schon 1400 Jahre und noch paar Zerquetsche gestorben. Und deswegen, trotzdem ist jeder Mensch, der den Koran hört und ihn liest, ist gewarnt. Allah sagte im Koran, dass er uns den Koran herabgesandt hat. Das können wir mal aufschlagen, wenn ihr wollt, in Surah Nummer 6, ganz am Anfang. Im 19. Vers, auf Seite 130. Seite 130, Vers 19, Surah 6. Dort sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغْ. Und dieser Koran ist mir eingegeben worden, damit ich euch und jeden, den er erreicht, mit ihm warne. Und dieser Koran ist mir eingegeben worden, damit ich euch, also die Leute in seiner Generation, und jeden, nicht mal alle seine Generation, weil der Prophet konnte nicht jeden Menschen die Da'wa überbringen. Einzeln geht nicht, ja. Damit ich euch und jeden, den er erreicht, mit ihm warne. Daraus haben die Gelehrten gesagt, jeder Mensch, der den Koran vom Koran, die Verse vom Koran hört, den hat die Verse erreicht. Und jeder Mensch ist dadurch gewarnt worden und hat keine Entschuldigung mehr. Denn erstmal, weil Allah es gesagt hat im Vers, und zweitens, wir wissen doch ganz klar, wenn du jemanden, egal welchen Menschen sagst, La ilaha illallah, es gibt niemanden, der da anbetung würdig ist außer Allah, dann muss er jetzt erstmal ein Argument haben, das zu verleugnen. Er muss erstmal ein Argument haben, zu sagen, nein, das ist nicht der Fall. Und nach langem Diskutieren und her, wissen wir, auch aus der Philosophie, dass es nur einen Gott geben kann. Es kann keine zwei Götter geben, es geht nicht. Es kann keine zwei Allmächtige geben, es kann nur einen geben. Und es kann nicht sein, dass alles von nichts erschaffen worden ist, denn nichts erschafft nichts. Es geht nur einen Gott. Und das ist die natürliche Veranlagung des Menschen. Das heißt, wenn du jemandem sagst, La ilaha illallah, und er akzeptiert das nicht, dann muss er erstmal ein Argument haben, das nicht zu akzeptieren. Und das hat er nicht. Und deswegen hast du praktisch schon die Botschaft ihm überbracht und er hat kein Argument mehr, den Islam abzulehnen. Kehren wir zurück zum Vers. Und Allah will keine Ungerechtigkeit für die Weltenbewohner und deswegen warnt er uns hier. Und zu den Weltenbewohnern gehören die Dschinn und die Ins, soweit wir informiert sind. Was sind die? Die Dschinn und die Menschen. Entschuldigung. Na, also das heißt, wer diese Verse hört aus dem Koran, ist automatisch damit gewarnt. Und es ist deine eigene Aufgabe, natürlich die Verse dann umzusetzen. Ja, weil der Prophet hat es überbringt und wir müssen das umsetzen. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala im anschließenden Vers, 109. Vers, Allah gehört alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist, und zu Allah werden all die Angelegenheiten zurückgebracht. Also, all diese Schöpfung, die Allah erschaffen hat, und all diese Vielfalt, die es in der Schöpfung gibt, weist darauf hin, dass Allah subhanahu wa ta'ala doch nur Gutes für uns will. Allah subhanahu wa ta'ala, all das, was er erschaffen hat, die Vielfalt, die er erschaffen hat. Wenn ich sage Vielfalt, dann meine ich ja damit, dass wenn Allah nur wollte, dass es wir einfach leben können auf dieser Erde, hätte er viele Sachen nicht erschaffen brauchen. Die verschiedenen Arten von Früchte, die es gibt, hätte er nicht erschaffen brauchen. Die verschiedenen Arten von Tiere, die es gibt, hätte er nicht erschaffen brauchen. Wir hätten auch auf dieser Erde wunderbar leben können. Das heißt wunderbar, also eher nicht wunderbar, aber wir hätten auch leben können, wenn es keine Pferde gäbe oder keine Kamele gäbe. Das hätte auch Allah hätte alles anders machen können. Die Milch, die wir vom Kamel bekommen, die kriegen wir auch von der Kuh. Ja, wir müssen nicht unbedingt beides haben. Und die Vitamine, die es beim einen gibt, gibt es auch beim anderen. Und so weiter hat Allah eine Vielfalt erschaffen, sodass wenn es einem langweilig wird oder einer die Nase voll hat von einem Essen, dann kann er was anderes essen. Ja? Aber Alhamdulillah, außer vom Wasser, hat man irgendwie nicht die Nase voll, Alhamdulillah. Ja? Ja. Auf jeden Fall, Allah subhanahu wa ta'ala, dass er das alles gemacht hat, weist er darauf hin, dass er für uns Gutes will, subhanahu wa ta'ala. Und wenn er uns mitteilt, jetzt könnte man sich fragen, warum sagt Allah, nachdem er die Verse gerade eben erwähnt hat, über die Yawm al-Qiyamah und dass es Menschen gibt, deren Gesichter schwarz sein werden, Menschen gibt, deren Gesichter weiß sein werden, und nachdem über die folgende Schrift gesprochen und so weiter, warum sagt er jetzt plötzlich, ihm gehört alles, was in der Himmel und was auf der Erde ist, und zu Allah werden all die Angelegenheiten zurückgebracht? Also denk also nicht irgendwie als Jude oder Christ oder irgendwas, dass du von diesen Sachen irgendwie fliehen könntest. Du kannst vor diesen Sachen nicht fliehen. Allah subhanahu wa ta'ala, der diese Verse herabgesandt hat, er ist derjenige, dem alles gehört in den Himmel und auf der Erde. Und du kannst nicht aus diesen Sachen irgendwie entkommen. Und deswegen bist du damit, er warnt uns damit, dass man nicht auf die Idee kommt, irgendwie, dass man am Tag der Auferstehung vielleicht einem anderen Gott folgen könnte. Was hier Menschen, jeder Mensch wird ja seinen Gott folgen, aber sie werden ihm nicht helfen können. Denn sie befinden sich in der Schöpfung Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ist nämlich, was er uns auch damit sagen will, indem er uns sagt, dass ihm die Himmel und die Erde gehört, dass er der alleinige Schöpfer ist und der alleinige Herrscher ist. Es gibt also keinen anderen, der dieses Gesetz, was er gesagt hat, dass jemand, wer als ungläubig in die Hölle geht, niemand könnte dieses Gesetz irgendwie abrogieren oder abändern. Und zu Allah werden all die Angelegenheiten zurückgebracht. Alles, was geschehen ist auf dieser Erde, wird zu Allah zurückgebracht. Auch die Götter, die falschen Götter, die sie angebetet haben, auch sie gehören Allah subhanahu wa ta'ala, sind erschaffen worden aus dem, was Allah erschaffen hat. Und dann wird uns Allah, wenn alle Angelegenheiten zu ihm zurückgebracht werden, zur Rechenschaft ziehen. Und in der anderen Lesart von Ibn Amr, in Hamza, Kisai, Ibn Ya'qub, Khalaf, heißt es auf Arabisch, wa ila Allahi tarji'ul umur, und zu Allah kehren die Angelegenheiten zurück. Also hier heißt es jetzt, und zu Allah werden all die Angelegenheiten zurückgebracht. Das ist passiv, und es gibt es auch im Aktiv, wa ila Allahi tarji'ul umur, und zu Allah kehren die Angelegenheiten zurück. Das heißt, von ihm kommen sie und zu ihm gehören sie auch zurück. Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. Wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.